Seit Donnerstag können Sie in einigen deutschen Kinos das meiner Meinung nach zumindest überwältigendste Filmspektakel des Jahres sehen, den Schwertkampffilm The Assassin des Taiwanesen Hu Xiaoxian. Ich könnte jetzt wetten, dass Sie diesen Namen vielleicht noch nie gehört haben, weil seine Filme, wie so viele große asiatische Werke in Deutschland, so gut wie nie ins Kino kommen. Dabei sind sich Filmwissenschaftler, Regisseure und Kritiker seit Jahrzehnten einig, Hu Xiaoxian gehört zu den 10 wichtigsten lebenden Regisseuren. Eine, die seine Filme alle kennt und schon ganz früh in den Bann dieser Bilder gezogen wurde, ist jetzt bei mir, Anke Lewicke. Grüß dich, hallo. Hallo, hallo, Patrick. Deine erste Leinwandbegegnung mit Hu Xiaoxian, erinnerst du dich noch, wie diese Bilder auf dich gewirkt haben? Ja klar, das war wie ein Erweckungserlebnis, da muss ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das war 1989 mein erstes großes internationales Festival in Venedig. Damals noch mit anderen jungen Kollegen auf dem Campingplatz geschlafen und da hat Hu Xiaoxian seinen Film Stadt der Traurigkeit vorgestellt. Und diesem Regisseur eilte ja schon so ein gewisser Ruf voraus, dass er eben mit seinen Filmen immer so lebendig die Geschichte, die jüngste Taiwans festhält, häufig Dorfchroniken, auch autobiografisch gefärbt. Also es ging eben immer um die Jugend eben in einer Kindheit, wo eben das Regime, die Nationalchinesen waren, die nach Taiwan gekommen sind, damals von den Kommunisten geflüchtet. Und genau da setzt Stadt der Traurigkeit eigentlich ein. 1945, die Japaner ziehen ab, das geht bis 1950, bis dann die Nationalchinesen endgültig die Macht übernehmen. Und diesen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Wandel hält er eigentlich anhand einer Familiengeschichte fest, Lind. Und da gab es dann auf einmal diese wirklich großartigen Totalen. Die waren so großartig, weil in diesen Totalen die Geschichte gestaffelt ist, bis man spürt, wie die Historie die Gegenwart ausfüllt. Also man könnte auch so von totalitären Totalen sprechen. Diese langen Einstellungen sind ganz klar sein Markenzeichen, dass er sich wahrscheinlich lustigerweise im japanischen Kino wohl abgeguckt hat. In dem Film Stadt der Traurigkeit veranschaulichen sie eben auch nochmal sehr intensiv, wie diese private Geschichte der Familie eben in diese ganz große Weltgeschichte überführt wird. Also bei Hu Xiaoxian, die Form macht hier die Kunst. Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, das hört sich jetzt so abstrakt an, was wir da erzählen. Weil wenn man sich das anschaut, ist es eigentlich so eine sehr schöne Einfachheit. Also wir haben die Familie Lin und die wohnt eigentlich in einem traditionellen japanischen Haus. Jetzt kommen die neuen Machtinhaber und sie entfernen eigentlich alles Japanische, machen ein Restaurant namens Klein Shanghai auf. Das sieht man alles so im Bild Vordergrund. Im Bild Hintergrund sieht man dagegen so häufig ganz in sich versunken, dann wieder wütend den älteren Bruder und der hatte einfach unter den Japanern so zu leiden und hat das ganze Trauma nie verarbeitet und der wütet dann im Bildhintergrund sozusagen rum und man kriegt einfach mit, was Unterdrückung auch mit Menschen macht und das ist alles in dieser einzigen sehr tiefen, scharfen und sehr schön komponierten Einstellung erzählt. Die Stadt der Traurigkeit von 1989, schwer auf DVD zu bekommen, muss man nur importieren. The Assassin, der ja jetzt ins Kino gekommen ist, das ist nun eine dieser seltenen Möglichkeiten, einen Film von Hu Xiaoxian ganz offiziell in unserem Kino zu sehen. Ist das denn auch ein guter Einstiegsfilm in sein Werk? Ja, jetzt könnte man sagen, sticht vielleicht ein bisschen heraus, ist ein sogenannter Martial-Art-Film oder besser gesagt ein Subgenre, Wu-Schau-Film heißt es. Und Wu steht für Kampfkunst und Schau eben für einen umherziehenden Ritter. Und eigentlich bleibt er sich trotzdem treu, weil das ist ein ganz altes Genre. Wuschau kommt aus der Literatur und damit wurde immer die kriegerische Geschichte Chinas festgehalten. Und sein Film basiert auf einer Kurzgeschichte aus dem 9. Jahrhundert, Tang-Dynastie damals. Und der fahrende Ritter ist hier eine junge Frau, die von ihrer Familie ausgesetzt wurde, in die Hände einer Nonne gegeben. Sie wurde dann zu einer Kämpferin ausgebildet und jetzt muss sie ausgerechnet ihren Cousin umbringen, den sie vor ihrer Weggabe eigentlich unglaublich geliebt hat. Und das ist eigentlich im Grunde wieder eine Familiengeschichte, aber im Gewand eben des Genres. Und dieses Gewand ist unheimlich elegant in Szene gesetzt, das muss man so sagen. Und gleichzeitig ist dieses Gewand aber auch eine Lupe für so Leitmotive von Hu Xiaoxian. Also was macht denn Macht und Gier und Unterdrückung mit Menschen. Und da sieht man eben diese Frau, die eben mit sich kämpfen muss. So traditionell ist sie eben diejenige, die mit Gegengewalt auf Gewalt reagiert, die die Moral eigentlich auf ihrer Seite hat. Aber genau diese Moral wird in diesem Film hinterfragt. Darf sie das? Ist wirklich das Recht auf ihrer Seite? Und das sind dann auch wiederum ganz gegenwärtige Fragen, die uns ja heute alle beschäftigen. Das ist ja kein junger Mann mehr und trotzdem müssen wir hier Aufbauarbeit leisten mit Hu Xiaoxian. Er gehörte Ende der 80er, Anfang der 90er 90er Jahre zu dieser sogenannten neuen Welle taiwanesischer Filmemacher wie Edward Yang, Chai Ming-liang, die im Westen für Aufsehen sorgten. Was war denn an diesen Filmen, auch von Hu Xiaoxian, so dran, dass sie diese Festivals alle erobert haben? Na, ich glaube schon, das hängt damit zusammen, dass Dreh- und Angelpunkt bei allen drei Regisseuren war immer die Geschichte und Gegenwart Taiwans. Und was so faszinierend war, dass sie ganz unterschiedliche visuelle Strategien haben, aber bei allen ist es immer wieder die Totale gewesen. Also Edward Yang und Hu Xiaoxian haben ja einfach auch viele Filme gemacht, die so Zustandsbeschreibungen einer Jugend sind. Nach 1987 hat sich ja Taiwan demokratisiert und gleichzeitig ist da so eine Hypermoderne eingezogen, wo die Jugend auf einmal so aus ihrem Leben rausgefallen ist und nur noch Beobachtung war. Und dieses Lebensgefühl haben diese beiden einfach auch in wunderbaren Totalen wiedergegeben, in Filmen wie A Brighter Summer Day, Edward Yang oder Goodbye South von Hu Xiaoxian. Und dann gibt es eben noch Chai Ming-liang und da könnte man eben so von ganz extremen Totalen sprechen. Das sind ja eigentlich nur noch Entfremdungsszenarien, die er entwirft. Auch häufig Familiengeschichten, wie sich die Familien auseinandergelebt haben, wie man einfach, wie Liebende sich in der Moderne auseinandergelebt haben. Und ich finde, das ist gar kein Zufall, weil dessen Filme haben immer so was Installatives gehabt und er ist ja jetzt auch in die bildende Kunst gegangen und macht ganz viel eben Videoinstallationen. Das ist interessant, es fehlt als Kritiker einem auch manchmal das Wort Xiaoxian irgendwie zu vergleichen mit anderen Filmemachern. Mir fallen nur noch Vergleiche an in die Malerei, Diego Velázquez, also Leinwandmaler, oder auch in die Literatur, William Faulkner, ist ja auch so vielschichtig. Ja, und das ist eben, was du so sagst mit der Malerei, wie man das schafft. Malerei, da denkt man immer an eine bewegte Kamera, aber es ist immer diese fixe Kamera und trotzdem hat man das unglaubliche Gefühl, immer so Landschaftsmalerei vor sich zu sehen oder auch höfisches Leben, wie in seinem neuen Film. Und das wird dann aber alles lebendig und hat ja 7 Jahre an seinem neuen Film Sie ist Sessin gesessen und auf einmal, das sind wirklich so Erkundungen, also man sieht dann das Lackporzellan, die schönen bestickten Kostüme. Wunderbar. Und man sieht einfach auch die Diener, also da wird so eine Gegenwart lebendig und gleichzeitig ist der Film ja auch in so einem alten Chinesisch gedreht, was viel weniger Worte hatte und das war dann auch so eine Herausforderung für die Schauspieler, die mussten viel mehr ihre Gefühle eben mit ihrem Körper zeigen und dafür sind diese langen Einstellungen eben auch so toll, weil diese junge Frau ist, wenn sie in das Haus reingeht, erst wie so ein Geist und dann verweigert sie ja ihre Arbeit und tritt damit eigentlich aus ihrem Schatten heraus und damit verändert sich aber auch das Spannungsverhältnis zu ihrer Umgebung. Und dazu braucht es einfach diese Ruhe, diese Zeit und auch diese Harmonie der Einstellung. Und wenn diese Harmonie gestört ist, dann merkt man das auf einmal. Das kann dann einfach nur ein anderer Blick sein oder ein Schatten, der aufs Gesicht fällt. Und man spürt, da innen in der Seele ist was ganz Tiefes passiert. Oh, wir sind wieder ganz aufgeregt. Am liebsten würden wir jetzt aus dem Studio gehen und diesen Film nochmal sehen. The Assassin läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Und wir wünschen, dass der unbekannte Hu Xiaoxian in Deutschland viel bekannter sind. Wir, das sind vor allem Anke Lewicke. Vielen Dank, dass du da warst.